We like to withdraw in our own little world with our own little video game or our own little television show, our own little happiness. Wir ziehen uns gerne in unsere eigene kleine Welt zurück, Videospiel, Fernsehprogramm, unserem eigenen kleinen Glück. That is not church. Das ist nicht Gemeinde. Church is that we are members of one another. Gemeinde bedeutet, dass wir untereinander Glieder sind. Look 5 verses later in Romans chapter 12 verse 10. Schau 5 Verse weiter in Römer 12 Vers 10. Be kindly affectionate to one another. Seid freundlich und herzlich zueinander. Again, there is the same Greek word. Auch hier steht das gleiche griechische Wort. So that means I have to learn to treat the other people with kindness and affection. Das heißt also, ich muss lernen, die anderen Menschen mit Freundlichkeit und Herzlichkeit zu behandeln. De uma maneira cordial, com amor. With brotherly love and honor, giving preference to one another. Mit brüderlicher Liebe und Ehre, indem ihr euch gegenseitig den Vorzug gebt. This works really well in our home, in our community, whatever you want to call it. Weißt du, das funktioniert bei uns zu Hause, in unserer Gemeinschaft, wie auch immer du es nennen willst, wirklich gut. Everybody prefers the other. Jeder zieht den anderen vor. If there's something needs to be done and I put it in the group, everybody's there to do it. Wenn es etwas zu tun gibt und ich es in der Gruppe bekannt gebe, sind alle da, um es zu erledigen. People come to the house, they are shocked at Clayton, and I'll tell you why. Die Leute, die zu uns nach Hause kommen, sind schockiert über Clayton und ich sage dir warum. He's a hungry, growing teenager. Er ist ein hungriger, heranwachsender Teenager. Er legt sich erst dann etwas auf den Teller, wenn alle anderen genommen haben. Vor allem weibliche Personen, die Damen. Denn wir haben ihm beigebracht, einander den Vorzug zu geben. Manchmal ist sein Teller leer, er hat schon gegessen, du siehst, dass er immer noch hungrig ist. This is what we taught him. Wir haben ihm Folgendes beigebracht. You ask, would anybody like to have this piece? Du fragst, ob jemand dieses Stück mag. And if they would, then you prefer the other, allele. Wenn ja, bevorzugst du den anderen, allelong. So that's what the Bible says, in honor, give preference to one and other. So steht es in der Bibel, in der Ehrerweisung komme einer dem anderen zuvor. So think about it, the church in general expresses itself in dozens of different ways, but very little in allele. Denk darüber nach, die Gemeinde im Allgemeinen drückt sich auf Dutzende verschiedener Arten aus, aber sehr wenig in allelong. But in so many other ways we find ways to express itself. In so many other ways the church expresses itself. Auf so viele andere Arten drückt sich die Gemeinde aus. Do this, do evangelism, do outreach, do encounters. Just do. Tu dies, tu das, evangelisiere, mach Einsätze, mach Veranstaltungen, mach einfach. We define the church by the programs that we express ourselves through, but very little parallel. Wir definieren die Gemeinde also über die Programme, durch die sie sich ausdrückt, aber nur sehr wenig über das Allelong. Love verse 13, Romans 13 and verse 8. Ich liebe Römer 13, Vers 8. You know why I love it? Because it shows every single Christian that we have to continuously live in debt. Und ich liebe den Vers, weil er jeden einzelnen Christen zeigt, dass wir ständig in Schuld leben sollen. Did you know? Wusstest du das? Until the rest of your life you are supposed to live in debt. Bis zum Ende deines Lebens sollst du in Schuld leben. Reinhard, what are you talking about now? You hate debt. Reinhard, worüber redest du hier? Du hast Schulden. I do, but I remind myself every day that I have a debt to pay. Ja, aber ich erinnere mich jeden Tag daran, dass ich eine Schuld zu begleichen habe. Owe nobody anything except to love one another, for he who loves another has fulfilled the law. Seid niemandem etwas schuldig, außer den anderen zu lieben, denn wer den anderen liebt, hat das Gesetz erfüllt. So think about it. Also denkt darüber nach. Hier wird wieder das Wort allelong verwendet. So the Bible says you're not supposed to have debt with anybody. One debt you will always have, and that's to love the other. Die Bibel sagt also, dass du niemandem etwas schuldig sein sollst. Doch eine Schuld hast du immer, und das ist, den anderen zu lieben. If you're a member of the church, you wake up with the debt every single morning. Wenn du Mitglied einer Gemeinde bist, wachst du jeden Morgen mit dieser Schuld auf. Love the other members of the church. Die anderen Mitglieder der Gemeinde zu lieben. Romans 14, verse 13. Römer 14, Vers 13. Therefore, let us not judge one another anymore. Darum lasst uns nicht mehr einander richten. But rather resolve this, not to put a stumbling block or a cause to fall in our brother's way. Sondern das richtet vielmehr, dass dem Bruder weder ein Anstoß noch ein Ärgernis in den Weg gestellt wird. Again, here's the Greek word allelong is here used. Auch hier wird das griechische Wort allelong verwendet. What's the context of Romans 14? Was ist der Kontext von Römer 14? Hey, you're not supposed to eat this. Hey, das sollst du nicht essen. Christians are not supposed to drink. Christen sollen nicht trinken. Christians can't watch this movie. Christen dürfen diesen Film nicht schauen. So Paul says, stop judging one another. Paulus sagt also, hört auf, euch gegenseitig zu verurteilen. Du willst doch deinem Bruder keinen Stolperstein in den Weg legen, also verurteile ihn nicht. Wenn er einen besonderen Urlaub will, lass ihn doch. Wenn er kein Fleisch essen will, dann lass ihn in Ruhe. Wenn er 7 Tage lang nur Tafelspitz essen will, soll er doch. Denk darüber nach, wie... Oh, Leute. Ich sage das immer wieder. Die Pandemie hat der Gemeinde nicht geschädigt, aber sie hat den wahren Zustand der Gemeinde gezeigt. Die Pandemie hat uns gezeigt, dass die Gemeinde keine Ahnung hat, wie man allalong lebt. Ich kenne Gemeinden, mit denen ich persönlich zu tun habe. They split simply because of the mask. Die sich einfach wegen der Masken spalteten. Dividieron simplesmente em função do uso de máscaras. You know, I know one church. It's beautiful. I love that church very much. I've been to them many times. Ich kenne eine wunderschöne Gemeinde, die ich sehr liebe. Ich habe dort schon oft gedient. One of the pastors said we all should use masks because we obey the government. Einer der Pastoren sagte, wir sollten alle Masken tragen, weil wir der Regierung gehorchen. The other one of the leaders said, we will not submit to control. The government wants to control us. We will not do this. Der andere sagte, wir werden uns nicht kontrollieren lassen. Die Regierung will uns kontrollieren. Wir werden uns dem nicht beugen. What happened? Was passierte dann? One of the leaders took about half the people and left. Einer der Leiter nahm etwa die Hälfte der Leute mit und ging. And you know, they actually tried to get me involved to help solve the problem. Tatsächlich versuchten sie mich dazu zu bringen, das Problem zu lösen. Both of them tried me to get to take sides. Beide haben versucht, mich auf ihre Seite zu ziehen. I think they both were actually disappointed. Ich glaube, sie waren beide sehr enttäuscht von mir. Because I believe in allalong. Weil ich allalong glaube. Do you know what I said to them? Weißt du, was ich ihnen sagte? You're both wrong. Ich sagte, ihr liegt beide falsch. Both of you are wrong. Ihr habt beide Unrecht. Wie können sie beide falsch liegen? Entweder liegt derjenige falsch, der meint, wir sollten der Regierung gehorchen, oder wir sollten nicht gehorchen. Neither of them considered allalong more important than their opinion. Beide liegen falsch, weil keiner von ihnen allalong für wichtiger hielt als seine eigene Meinung. Guys, I'm telling you, I really Leute, ich sage euch, ich denke wirklich, ich liege da eventuell falsch, vielleicht ist das ja auch nur ein Gedanke. But I really think, aber ich denke wirklich, that we here in Brazil, I mean, we people, das heißt, dass wir hier in Brasilien, ich meine uns hier, Leute, we have navigated so perfectly through the pandemic, proving to people that allalong can be done. Wir sind so perfekt durch die Pandemie navigiert und haben den Menschen bewiesen, dass es möglich ist, allalong zu leben. Nobody will judge you. Niemand wird dich verurteilen. If you don't want to wear a mask, don't wear it. Wenn du keine Maske tragen willst, dann lass es bleiben. My wonderful friends. Meine wunderbaren Freunde. If you have enjoyed everything that you've learned from us, wenn dir gefällt, was du von uns gelernt hast, and if you wonder if this is the only thing we have or if there's other resources available, und du dich fragst, ob dies das einzige ist, was wir haben oder ob es noch weitere Informationen gibt, we have a whole bunch of wonderful resources. Wir haben eine ganze Reihe wunderbarer Ressourcen. We have different courses. Wir bieten verschiedene Kurse an. We have a mentoring group. Wir haben eine Mentoring-Gruppe. We have an amazing School of the Prophetic and Supernatural. Wir haben eine erstaunliche Schule des Prophetischen und Übernatürlichen. We have a great association that builds orphanages here in Brazil. Wir haben einen großartigen Verein, der hier in Brasilien Waisenhäuser baut. We have wonderful books that are life-changing. Wir haben wunderbare Bücher, die Leben verändern. So if you would like to know everything else that we do to serve Jesus and serve people, wenn du wissen möchtest, was wir alles tun, um Jesus und den Menschen zu dienen, click on the link on the screen. Klicke auf den angezeigten Link. And you will be directed to the place where we have all the other wonderful resources. Und du wirst zur Seite weitergeleitet, auf der du all die anderen wunderbaren Informationsquellen findest. Thank you for watching. Danke fürs Zuschauen.